Abschnitt 34 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 13. Kapitel. Unser Abendessen war sehr schmackhaft und bestand aus ganz frischem Fleisch, Geflügel und Gemüse, in großer Mannigfaltigkeit und ebenso großer Fülle. Später spazierten wir ein wenig durch die Straßen und blickten in Läden und Magazine, und dabei konnten wir es nicht lassen, an jedes Geschöpf, das uns wie ein Mormone vorkam, verstohlenerweise zu mustern. Das Land war für uns in jeder Richtung ein Märchenland voll von Zauberspuk, Kobolden und schauerlichen Geheimnissen. Wir waren so neugierig, dass wir gerne an jedes Kind gefragt hätten, wie viele Mütter es habe und ob es sie alle einzeln kenne. Und so oft wir im Vorübergehen durch eine zufällig geöffnete Haustür etwas von menschlichen Köpfen, Rücken und Schultern zu erspähen vermochten, bebten wir förmlich vor Erregung. So sehr brannten wir darauf, eine Mormonenfamilie in ihrer ganzen umfassenden Reichhaltigkeit, geordnet nach den üblichen konzentrischen Ringen ihres häuslichen Kreises, einmal ordentlich und gründlich in Augenschein nehmen zu dürfen. Bald darauf führte uns der Gouverneur des Territoriums bei anderen Heiden ein, mit denen wir eine gemütliche Stunde verbrachten. Heiden sind nämlich alle Nicht-Mormonen. Unser Reisegefährte Bemis sorgte während dieser Abendstunden selbst für sich, hatte jedoch damit gerade keinen großartigen Erfolg, denn gegen 11 Uhr erschien er auf unserem Zimmer im Gasthof in ungeheuer heiterer Stimmung, die sich in allerhand unzusammenhängenden, verrenkten und nicht zueinander passenden Reden äußerte, wobei er alle Augenblicke einmal ein Bruchstück von einem Wort herauswirkte, das mehr aus Schluchzen als aus Silben bestand. Dies zusammen mit dem Umstand, dass er seinen Rock am Fußboden neben einem Stuhle, seine Weste ebenfalls am Fußboden nur auf der anderen Seite aufhängte und seine Hosen nicht minder auf die Dielen vor eben jenem Stuhle hinlegte, um dann das Gesamtergebnis mit abergläubischer Scheu zu betrachten und schließlich mit den Worten »Das geht mir doch über den Verstand« samt den Stiefeln ins Bett stieg, brachte uns auf die Befürchtung, er möchte etwas gegessen haben, was ihm nicht bekommen sei. Später stellte sich jedoch heraus, dass es etwas gewesen war, was er getrunken hatte. Es war der ausschließliche Erfrischungstrank der Mormonen, Valley Tan. Valley Tan, oder wenigstens eine Sorte desselben, ist eine Art Whisky oder nicht verwandt mit diesem. Er ist eine Erfindung der Mormonen und wird nur in Utah hergestellt. Der Sage zufolge wird er aus importiertem Feuer und Schwefel bereitet. Wenn ich mich recht erinnere, so gestattete Brigham Young keine öffentlichen Trinkhäuser in seinem Reiche und erlaubte den Gläubigen auch keine Privatkneipereien, außer sie beschränkten sich auf Valley Tan. Am folgenden Tage sträuchten wir allenthalben in den breiten, geraden und ebenen Straßen umher und genossen das ebenso selten als angenehme Schauspiel einer Stadt von 15.000 Einwohnern, in der sich weder Bummler noch Betrunkene oder lärmendes Volk bemerkbar machten. Wo anstelle einer unflätigen Gosse ein klarer Bach durch jede Straße perlte, wo ein Häuserviertel von netten Gebäuden aus Balkenwerk und an der Sonne getrockneten Backsteinen auf das andere folgte. Und dazu anscheinend hinter jedem Hause ein großer, reichtragender Obstgarten. Verzweigungen des Stadtbaches schlingelten sich Perlen zwischen den Beeten und Obstbäumen hin und alles weit und breit trug das Gepräge der Sauberkeit, der Ordentlichkeit, des Gedeihens und Behagens. Überall ringsum waren Werkstätten, Fabrike und sonstige Gewerbszweige in Tätigkeit. Geschäftige Mienen und regsame Hände zeigten sich dem Auge, wohin man blickte. Und unaufhörlich tönte einem der Klang von Hämmern, das Summen des Geschäftsverkehrs und das vergnügliche Schnurren von Rädern aller Art ins Ohr. Das Wappenbild meines Heimatstaates waren zwei lüderliche Bären, die sich in einem ausgestochenen Fasse aufrecht hielten und dazu die passende Bemerkung machten. »Verein stehen!« »Haha!« Getrennt fallen wir. Für den Verfasser dieses Buches war dasselbe stets zu bildlich. Dagegen war das mormonische Wappenbild leicht zu deuten. Einfach und anspruchslos passte es wie ein Handschuh. Es stellte einen goldenen Bienenkorb dar, dessen Insassen sämtlich an der Arbeit waren. Die Stadt liegt am Rande einer ebenen Fläche von der Größe des Staates Connecticut und schmiegt sich dicht an den Boden unter einer schrägen Wand mächtiger Berge, die ihre Häupter in den Wolken verbergen und auf ihren Schultern den ganzen Sommer durch Reste des Winterschnees tragen. Von einer dieser schwindelnden Höhen auf 12 bis 15 Meilen Entfernung gesehen, nimmt sich die große Salzseestadt immer bescheidener und kleiner aus, bis sie zuletzt an ein Kinderspielwarendörfchen unter dem Schutze der gewaltigen chinesischen Mauer erinnert. Auf einigen dieser Berge im Südwesten hatte es 2 Wochen lang Tag für Tag geregnet, ohne dass in der Stadt ein Tropfen gefallen wäre. Und an heißen Tagen gegen Ende des Frühjahrs und in den ersten Herbstwochen konnten die Einwohner, wenn sie sich zu Hause genug gefächelt und genug gebrummt hatten, sich draußen vor der Stadt durch den genussreichen Anblick eines großartigen Schneesturms im Gebirge Kühlung verschaffen. Jeden Tag konnten sie sich zu den erwähnten Jahreszeiten aus der Ferne dieses Vergnügen gönnen, obwohl in der Stadt selbst und der Umgegend kein Schnee fiel. Die Salzseestadt war ein gesunder, ein ganz außerordentlich gesunder Ort. Es heißt, es sei nur ein einziger Arzt in der Stadt, der regelmäßig jede Woche wegen Subsistenzlosigkeit zur Verantwortung gezogen werde. Im Punkte der Wahrheit erhält man am Salzsee allezeit gute, reelle Ware und so reichliches Maß und Gewicht, dass man zur Abwägung ihrer Behauptungen eine Heuwaage brauchen könnte. Wir hätten gar gern das berühmte Binnenmeer, das Tote Meer Amerikas, den großen Salzsee besucht, den nur zu Pferde zu erreichen und 17 Meilen von der Stadt entfernt ist. Hatten wir doch die ganze Anfangszeit unserer Reise hindurch unaufhörlich von ihm geträumt, an ihn gedacht und nach ihm geschmachtet. Aber jetzt, wo er auf Armslänge vor uns lag, hatten wir das Interesse für ihn fast gänzlich verloren. So verschoben wir denn den Ausflug auf den nächsten Tag und damit war der Plan begraben. Wir speisten in Gesellschaft einiger gastfreien Heiden zu Mittag. Wir besichtigten die Fundamente des großartigen Tempels und hatten eine lange Unterredung mit dem geriebenen Yankee aus Connecticut, dem inzwischen verstorbenen Heber C. Kimball, einem Heiligen von hohem Ansehen und mächtigen Handelsherren. Wir sahen das Zehnthaus und das Löwenhaus und ich weiß selbst nicht mehr, wie viele sonstige Kirchen und Staatsgebäude verschiedener Art mit absonderlichen Namen. Wir huschten hierhin und dorthin, genossen jede Stunde, schnappten sehr viel nützliche Belehrung und unterhaltenden Unsinn auf und legten uns am Abend befriedigt zur Ruhe. Am zweiten Tage machten wir die Bekanntschaft des großen Telegrafenunternehmers, Herrn Street, zu dem wir uns im Schmucke weißer Hemden begaben, um ihn einen Staatsbesuch abzustatten. Dieser machte den Eindruck eines ruhigen, freundlichen, behaglichen, würdigen, gesetzten alten Herrn von 55 bis 60 Jahren, dessen Blick eine ganz eigentümliche Mischung von Sanftmut und Schlauheit ausdrückte. Er war höchst einfach gekleidet und nahm bei unserem Eintritt eben einen Strohhut vom Kopfe. Er sprach mit unserem Sekretär und einigen in unserer Gesellschaft erschienenen Regierungsbeamten über Utah, die Indianer, Nevada und über allgemeine amerikanische Angelegenheiten und Fragen. Mir dagegen schenkte er nicht die mindeste Aufmerksamkeit, obwohl ich verschiedentlich versuchte, ihn über die Politik der Bundesregierung und seinen hochmütigen Standpunkt gegenüber dem Kongress auszuholen. Soviel ich meinte, hatte ich dabei ein paar Bemerkungen gemacht, die gar nicht übel waren. Allein er schaute sich bloß von Zeit zu Zeit nach mir um, so wie ich es wohl schon bei einer freundlichen alten Katze gesehen hatte, die gerne wissen wollte, welches Kätzchen mit ihrem Schwanz spiele. So versank ich nach und nach in ein entrüstetes Schweigen, in dem ich bis zum Schlusse heiß und rot dasaß, während ich ihn in meinem Herzen als einen unwissenden Wilden verwünschte. Er dagegen kam nicht aus seiner Ruhe. Seine Unterhaltung mit den anderen Herren floss so sanft und friedlich dahin, wie ein Bächlein, das im Sommer durch die Fluren murmelt. Als wir uns nach Schluss der Audienz zurückzogen, legte er mir die Hand aufs Haupt und ließ seine Blicke wie bewundernd auf mich herabstrahlen, indem er zu meinem Bruder sagte: »Ah, vermutlich Ihr Kind. Knabe oder Mädchen?« Ende von Abschnitt 34.